Magic Music Box. Produziert für Radio Malabu. Sagen Sie mal ehrlich, wissen Sie eigentlich, was eine menschliche Gesellschaft ist? Was? Ja, Junge, jetzt gucken Sie vielleicht aus der Wäsche, ne? Das ist nämlich nicht etwa ein Kegelclub, nicht, oder ein Gesangverein, nicht unsere Gewerkschaft oder eine Bundesliga. Nee, also die menschliche Gesellschaft, das ist meinetwegen ich und meine Frau, nicht, also unsere Mama, dann bei uns im Haus das Ehepaar Ellersieg, nicht, wo ich ja auch schon mal von erzählt habe, vielleicht auch noch feinere Menschen, nicht, Bundespräsident und seine Ehehälfte, nicht, oder Gattin, ne, alles, die gehören damit bei. Und zwar, weil die menschliche Gesellschaft, nicht, das sind alle Leute, die zusammenleben in Bund, Länder und Gemeinden, nicht, wie das immer so schön heißt. Auch hier, der Jupp Speckmeier, nicht, ist auch Mitglied von, nicht, seine Freundin, die Schwarte Helma, weil die zwei ja auch zusammenleben. Nicht, wenn sie auch dieses berühmte Band der Ehe da noch nicht so ganz anknüpfen konnten, nicht, weil die Helma als Kriegerwitwe, nicht, wäre sie ja bescheuert. Nicht, wäre sie doch ihre ganze Rentenansprüche in Eimer. Naja, aber ist egal. Also diese menschliche Gesellschaft, nicht, wo wir jetzt alle mit bei sind, sie auch, die wird auf einmal von einer ganz schlimmen Gefahr bedroht. Also richtig von einem Unwesen, das sich ausbreitet in Deutschland, also schlimmer wie die Fliegen auf der, da, auf der Dingens, nicht? Wissen Sie ja, was gemeint ist. Und zwar kann ich da jetzt hauptamtlich was von erzählen, weil, also, das war letzten Dienstag, nicht, wie ich von der Kurzwelle kam. Da bin ich dann das erste Mal gewahr geworden. Und zwar waren das gleich drei Stück Unwesen. Nicht, also, wenn man sagen, richtig Gammler. Nicht, die saßen auf einer Bank im Stadtpark, nicht, an hellen, lichten Tag waren sie zu Gange, nicht, ach, da war vielleicht was los, stand jede Menge Leute drumrum, waren sich das am Begucken, nicht, Kinder, Hunde, alles mit bei. Und ich weiß ja nicht, ob Sie unseren Stadtpark überhaupt kennen, nicht, der ist da oben hinter dieser alte Schlackenhalde. Nicht, und da auf die eine Bank, die von diese große, schöne Rosedendron-Büsche eingerahmt ist. Nicht, da spielte sich das drauf ab. Und zwar, passen Sie auf, waren die drei, also die sahen erstmal aus, wollen wir sagen, so wie Mädchen, die diese künstliche Berufe am Studieren sind. Nicht, so Malerinnen, Bildhauer, also alles bisschen fleckig, nicht, lange Haare, Nietenhosen. Nicht, so ganz ausgeleierte Pullover. Nicht, aber das Schönste war, zwei von diesen Mädchen waren überhaupt Kerle. Nicht, also die waren richtig männlichen Geschlechtes. Und waren sie eben mit das eine richtige Mädchen da so am Rumgammeln. Oh, nee, also das sah man auch gleich. Das heißt, ja, nee, sehen Sie, nee, also sehen. Ich konnte man leider nichts von diesen ganzen Sachen. Weil, wie ich ankam, nicht, waren sie wohl gerade mal nicht tätig, nicht, sondern saßen sie nur so da und guckten die Leute zu, nicht, wie die sie anguckten. Nicht, also, wollen wir sagen, gegenseitig, nicht, waren sie am Begucken. Und ich sag noch für eine Dame, die neben mich stand, ich sag, ja, nun, das ist doch gar nicht nach den Vorschriften. Ich sag, wenn diese Gammler so ein anständiges Unwesen treiben, das hat doch nur auch keinen Wert. Och, sagt die, warten Sie mal ab. Sagt sie, was meinen Sie, was hier schon alles los war? Ich sagte, ich stehe ja schon anderthalb Stunden hier. Nicht? Und erzählt sie, da wäre auf einmal dieser eine mit die roten Haare am Kopf. Nicht, der hätte so in der Tasche rumgefummelt. Nicht, so Tabakkrümskes raus und dann wäre er auf und an so einen Abfallkorb, nicht, oder Abfalldingens, nicht, was das da war, nicht, wäre er hin und hätte so eine alte Illustrierte raus und sie sagt, wer weiß, was da schon für fiese Sachen drin waren, nicht, und hätte er so ein Zettelchen abgerissen, nicht, Tabakkrümskes rein, Zarette von gedreht, richtig noch mit Spucke zugeleckt, wie sich das gehört. und erzählt die Dame, dann hätten diese drei Gammler gemeinsam diese Illustrierte geraucht. Und zwar hätte der Rothaarige, nicht der, hätte sie einen nach dem anderen ziehen lassen. Aber sie sagt also, das wäre so unappetitlich gewesen. Nicht, dass sie sich beinahe da, also, richtig von schlecht geworden wäre. Nicht, so hätte sie da immer hingucken müssen. Naja, jetzt im Augenblick, wie gesagt, die gammelten die Herrschaften gerade nicht, sondern waren sie wohl am Ausruhen, nicht von ihrer Gammelei vorher. Aber sie also in eine so gemeine Weise, nicht, dass ich glaube, das ist bei dir direkt ein Prinzip. Nicht, gucken Sie mal, so ein Gammler, nicht, der ist doch sowieso immer in dieser Opposition. Also wollen wir sagen, macht er genau das Gegenteil. Nicht, wenn eine Zeitung schreibt, das Gammeln wäre eine Sauerei. Nicht, schon benehmen die sich wie anständige Menschen, aber nur für das sie eben anders sein wollen, wie das gesunde Volksgefühl es gerne hätte. Nicht, und das ist nämlich von den Brüdern. Hier, bitteschön, das ist von dir ihre ganz große Schweinerei. Nicht, ich kann das ja jetzt an eigenem Leibe bestätigen, nicht, dass ich letzten Dienstag 2 Stunden oder, ach Junge, ich glaube, war noch länger, nicht, in Stadtpark gestanden habe und gewartet, dass die Herrschaften mal hier ein bisschen mit ihren Sachen da anfingen, nicht? Ich meine, hätten sie doch schon mal die Parkbank nicht Kleinholz von machen können, nicht? Oder schon mal die Rosedendron-Büsche anzünden oder wenigstens mal die Passanten vor die Füße spucken, nicht? Aber nix. Ich bin schließlich ein arbeitender Mensch. Ich habe meine Zeit auch nicht gestohlen. Kann doch nicht ewig und 3 Tage damit warten verbringen, dass die Herrschaften vielleicht mal bequemen, hier ein bisschen was mit ihren Unwesen da zum Treiben. Ach nee, aber Junge, siehst du, das ist nämlich die typische Gemeinheit, nicht, von so unkameradschaftlichen Krücken. Nicht, dass sie immer was anderes machen, als ein anständiger Mensch es jetzt gerne hätte. Nicht, und wenn sie gar nichts machen. Ja, stell sie mal vor, wenn das jetzt jeder machen wollte in den Vaterlande, nämlich nix. Stellen Sie mal vor, nur mal die Politiker in Bonn. Nicht, hätten auch am Gammeln gefangen, nicht jahrelang nur so in ihren Sessel da gesessen, nicht schön ihre Diät zu sich genommen. Nicht, und wenn die Probleme und die Krisen anmarschiert wären, nicht, dann hätten sie nur so blödsinnig in die Luft geguckt wie der Rothaarige da. Ja, Junge, du, nee, geh mir weg. Nee, sehen Sie mal, ein Schwager von mir, der ist auch bei der Polizei, nicht, unten in Frankfurt ist der stationiert. Ja, der sagt aber auch, du glaubst nicht, was wir für Malessen haben mit diesen Brüdern. Ich also meine jetzt nicht die Politiker mit, nicht, meine diesmal diese Gammler. Nicht, aber immer wären sie in Einsatz, nicht sogar nachts, weil die in diese halbfertigen Neubauten, nicht, da wären die so gern am Pennen. Nicht, aber er sagt, leider, man könnte nie bei irgendwie schlimme Sachen erwischen. Oh nee, da wären die viel zu hochnäsig. Ja, aber müssen Sie mal vorstellen, wo sie doch so wenig Leute haben bei der Polizei. Nicht, haben sie doch nicht mal genug Beamte für nur die Parksünder zum Bekämpfen. Nicht, aber dann alle Mann hinter diese windschiefe Gammlerfiguren her. Nicht, hinter diese Halbaffen manchmal. Ach, ist doch wahr. Gucken Sie mal, mein Schwager sagt auch, der sagt, die müsste man mal als Beamter so richtig von Amts wegen, ne, bisschen piesacken dürfen. Nicht, vielleicht hat sie dann zurückschlagen, nicht, und dann hätte man sie ja, nicht, könnte man sie ja wegen diesem Widerstand gegen die Staatsgewalt, nicht, hätte man sie ja da schön am Kant haken. Ja, er sagt, sehen Sie mal einen Mörder, nicht, oder einen Einbrecher, nicht, schon mal Besoffene, oder auch diese leichtfertige Dämchen, wo er ja auch viel mit beschäftigt wäre. Ja, aber bei so Sachen, nicht, da macht der Dienst doch wenigstens Freude. Aber diese Gammler, sagt er, nicht, die glotzen einem bloß so dämlich an, dass man oft gar nicht weiß, wofür man sich jetzt überhaupt einlochen soll. Ach ne, Junge, geh mir weg, das ist alles. Ja, sehen Sie mal, genau hier wollte ich ja jetzt erzählen, wie das weiterging, nicht, mit den Rothaarigen. Ja, jetzt saß er so auf seine Bank, nicht, und war sich da die Steine am Kiesweg am Begucken. Nicht, und dann kommt er langsam mit seinen Blicke an die Stelle, wo ich stand. Nicht, ich bin mal erst einen halben Meter daneben, für das ich diesen Herrn nicht in Weg stehe bei seinen Steine gucken, na, ich noch mit der Fahrradklammern von Moped in der Beine. Nee, und dann auf einmal, da lehnt der sich zurück. Nee, und guckt mich doch genau in die Augen. Also ich erkenne richtig dieses Weiße in seine Pupille, nicht, sagt man ja für. Und er beguckt sich schlank weg, mein Weißes. Also Sie, glauben Sie, in den Augenblick, ich hab direkt einen roten Ballon gekriegt für die Frechheit von so ein Kakerlaken. Nicht, wie der ein anständiger Mensch einfach so mir nix, dir nix da im Gesicht reinguckt. Ich meine, ich bin doch nicht den sein Affe. Nicht, dass so ein Unwesen einen anglotzen kann wie ein Tierpark. Ach ne, Junge, geh mir weg. Also ich wart jetzt auch leid. Ich wollte nach Haus. Ich hatte keine Lust mehr, aber ja, nur hatte ich so einen schönen Platz, ne? Gerade in der ersten Reihe und hatten sich ja inzwischen auch, Junge, so auch 70, 80 Zuschauer da angesammelt, nicht? Und ja, denke ich, macht die halbe Stunde den Braten auch nicht mehr fett. Ja, und sehen Sie, dann passiert es auch. Auf einmal standen die drei auf, nicht, aber mit so ein ganz freches Grinsen im Gesicht, nicht, standen sie auf und gingen weg, nicht, ohne umzugucken. Ja, was sagen sie denn jetzt? Nicht, jetzt war neben mir ein Herr, der sagt noch so blöd, sagt er, ich weiß gar nicht, was man immer gegen diese Leute hat, nicht, die sind doch ganz harmlos. Ich sag, was sind die harmlos? Ich sag, passen Sie auf, dass Sie von mir eine geschmiert kriegen. Ich sag, haben Sie denn nicht mitgekriegt, was die hier angerichtet haben? 70, 80 fleißige Mitglieder der menschlichen Gesellschaft. Nicht, haben die Brüder durch ihrem Faulenzen von der Arbeit abgehalten. Aber ich meine, Gott sei Dank ist ja jetzt diese neue Partei, nicht diese NSPD, nicht, die haben das ja schon laut verkündigt, dass die deutsche Jugend wieder Ordnung rein muss. Nicht Vordermann und Seitenrichtung, wie das früher war. Für das nicht unsere halbstarke, die beste Jugendkräfte in den Parkanlagen ruinieren. Nicht, und die höchsten Güter der Nation da. Nicht, wissen Sie ja. Und ich sage auch für den Herr, ich sage, hören Sie mal, bei uns gibt heute Milchreis zum Mittag. Wissen Sie ja vielleicht selber, wie schnell der anbrennen tut. Ja, was glauben Sie, was unser Mama mir jetzt diese angebrannte Sachen um die Ohren fegt, wenn ich nach Haus komme mit so Verspätung, nicht? Und wer ist schuld? Doch nur die Brüder. Nee, also ausrotten muss man die mit Stumpf und Stiel. Alles andere hat keinen Wert. Ich meine, ich hab das ja jetzt an eigenen Leibe da, also richtig erlitten, nicht, kann man sagen. Und sehen Sie mal, wo wir gerade schon mal dabei sind. Nee, ist noch eine Sache, was man in der letzten Zeit immer schlimmer, diese Miniröcke, nicht, was man die Mädchen so sieht mit ihren nackigen Knie. Da müsste die Regierung aber auch mal dringend dazwischen. Nicht, für zum Schutze des ganzen Volkskörpers. Ich meine, ist doch wahr, da schämt man sich doch direkt, wenn man da immer so hingucken tut. Naja, aber, oh Junge, ich sehe gerade, oh Mann, ich habe ja jetzt auch schon bei Ihnen hier wieder viel zu lange da gegammelt. Ich muss weiter, aber hören Sie mal, denken Sie mal über das, was ich Ihnen heute so ein bisschen erzählt habe, nicht? Denken Sie mal drüber nach, nicht? Also dann, bis nachher, ne? Charmant, naiv, ja. Dabei aber bitterböse mit dem Finger an der offenen Wunde, die bis heute klafft. Unübertroffen und unerreichbar Jürgen von Manger von der Platte Mensch bleiben mit das Unwesen, Klammer auf, Gammler im Park, Klammer zu. Wo wir heute im Jahr 2016 mit sogenannter Comedy inzwischen qualitativ gelandet sind, das versuche ich erst gar nicht zu definieren, da höre ich einfach nur noch weg. Hintergründige Qualität mit großer Klasse gibt es natürlich weiterhin, man muss aber in den Nischen im Abseits schauen. Zum Beispiel, ja, schon wieder in Bayern, das, ich möchte es Musikkabarett Monaco Bagage nennen, also Musikkabarett möchte ich es bezeichnen, ist 12 Jahre zusammen und feiert dies nun mit mehreren Konzerten, die unter dem Titel dargebracht werden. Alles, außer Kontrolle. Das kann man in verschiedenen Varianten aussprechen. Das hat dann verschiedene Aussagen. Und so entsteht halt Hintersinnigkeit. Auch schön der Spruch, der im Song vorkommt. Knödel in Tablettenform, die Zeitersparnis ist enorm. Also jetzt auf größtenteils Bayerns Bühnen Monaco Bagage mit dem neuen Programm Alles außer Kontrolle. Gemma Gemma. Freizeitwert gesenkt. Schade. schade, schade. Du bist ein Krapfen ohne Marmelade. Schade, schade, schade, schade, schade, denn um die ging's ja gerade. Schade, schade, schade, schade. Du bist ein Krapfen ohne Marmelade. Schade, schade, schade, schade, denn um die ging's ja gerade. Ja, hallo, so allein. Hast du Lust, ein bisschen zu quatschen? Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich dich auf was Interessantes aufmerksam machen. Auf mich. Und habe ich mir gedacht, grüner wird's nicht. Und es gibt kein schlechtes Wetter, nur eine schlechte Ausrüstung. Ja, na, also nur so aus Jux und Bollerei, verstehst du? Ja, also ich könnte dir mal so eine Story vom Pferd erzählen, wenn du willst. Vielleicht könnte ich da, also da habe ich so manche lustige Anekdote. Du bist bestimmt gut in Federball, Feng Shui oder Botanik. Nee, Statistik. Aber wenn du jetzt noch weiter sprichst, dann breche ich aus in helle Panik. Drum sag ich ciao, doch bitte schau noch einmal in dich rein. Was? Kann sein, dass du's dann selber siehst. Das wird nichts mit uns zweien. Schade, schade, schade, schade. Du bist ein Krapfen ohne Marmelade. Schade, schade, schade, schade, schade. Denn um die ging's ja gerade. Aber Krapfen und Schnitzel passt. Schade, schade, schade, schade. Du bist ein Krapfen ohne Marmelade. Ja, aber schade, schade, schade, schade, schade. Denn um die ging's ja gerade. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich jetzt erzählen wollte. Die Nichtregierungsorganisation, Klammer auf, NRO, Klammer zu, Kaffee unter Zucker, sind auch unterwegs. Das war der Krapfen von der absolut gelungenen aktuellen CD. Bitte, Mami, hol mich ab. Kaffee unter Zucker spielt kindische Urlaubslieder. Wie gesagt, die sind unterwegs, leider größtenteils auch nur in Bayern. Absolutes Vergnügen für Jung und Alt ist er hiermit total empfohlen. Kaffee unter Zucker live on stage. Live auch on stage, aber ganz weit weg ist MC Lars. Einer der ganz wenigen, die mit Hip-Hop wirklich Vergnügliches veranstalten. Auf der neuen MC Music Cassette ist zum Beispiel drauf Hipster Mom. Und da wird die Hipster Mutter, also eine Hipster Frau, kriegt auch noch ein Kind. Das kann nur voll in die Hosen gehen. Im politisch korrekten Zusammenhang meine ich jetzt. Wer des Englischen mächtig ist, hat wahrscheinlich viel Spaß mit der MC von MC Lars, der zurzeit auf den Bühnen in den USA sich tummelt. Hipster Mom, MC Lars. Oh my God, I never thought I'd ever hear MGMT again. But guess who popped up on the Yo Gabba Gabba Spotify station yesterday? She's late for baby yoga, but she's looking hella fly. Breastfeeding out in public, catching everybody's eye. With her brand new Orbis stroller and her probiotic smoothie. I hope who's checking prices on that tasty vegan sushi. With that Adbusters mag and her artisan toast. She's always shopping local and avoiding GMOs. Scoping out the Lululemon if it lying on her phone. Using Amazon Mom, cause she's always on the go. Watching girls on HBO really takes her back. To the Bushwick parties and the vinyl stacks. She misses Cafe Grumpy and Brooklyn Labels. But when she's back in Franklin, she can never get a table. She remembers Luna Lounge where she passed out flyers for an underground band named Arcade Fire. Before Lena Dunham was successful and paid, Hipster Girl was on the L trying to find her way. Well, Hipster Girl grew up and got her MFA. Married with a mortgage and an IRA. Hybrid minivan up in the carpool lane. But Hipster Mom is doing okay. This may seem like a stupid question, but is breast milk vegan? Can I call you back in a bit? I have to Skype my lactation consultant. She looks so good when she shops organic, because she cares about her baby and the future of our planet. But life has gotten hectic now that she's become a mom. Though the charter school waiting list isn't all that long, and the Mandarin immersion that they offer every morning combines a bit of Waldorf and a bit of Montessori. And the rooftop playground has an urban petting zoo with recycled wood chips and a Manhattan view. Because her Greenpoint sublet had to go. Bedford got too crowded and she'd seen enough shows. So she married a designer and moved to Park Slope. Found a nice brownstone and they took out a loan. And her Etsy store has been doing great since Ellen Page Instagrammed her diaper bouquets. Before the Starbucks down on Union sold soy lattes, there was hipster girl trying to find her way. Well, hipster girl grew up and got her MFA. Married with the mortgage and an IRA. Hybrid minivan up in the carpool lane. But hipster mom is doing okay. Well, hipster girl grew up and now she makes it rain. Amber teething necklace that she bought fair trade. Vegan chocolate cake for baby's first birthday. And hipster mom is doing okay. Did you hear? Jessica had an elective epidural. It's like she doesn't even care about the health of her newborn. How basic. No more TV on the radio, it's NPR, where she heard the interview in her husband's car with her ex-fiance who had gone EDM. But ever since her wedding, it was hard to stay friends. And his co-ed hoodie with the dragonfly, she kept it in her closet as the years went by. Who's cried a night about? Asked Terry Gross. A girl I knew in Brooklyn, we were once very close. Well, hipster girl grew up and got her MFA. Married with the mortgage and an IRA. Hybrid minivan up in the carpool lane. But hipster mom is doing okay. Well, hipster girl grew up and now her world has changed. The vintage layer onesie has begun to fade. Still on the second page of 50 Shades of Grey. But hipster mom is doing okay. Are you kidding? Of course I'm not going to let her wear pink. Did you see the Huffington Post article on Facebook this morning? Gender roles are so passe. That's why I'm siding with Blossom on the whole Frozen controversy. Have you seen Blackfish? It is so sad. There is no way we are ever going to have a birthday party at SeaWorld, ever. Do you think the gold iPhone 6 clashes with her indigo aura? Staring into a hollow, my aim, you're my eine echt ungewöhnliche Angelegenheit hier. The Lot, die neue CD, The Temptation to Exist, bringt 11 Stücke in 17 Minuten. Ja, ja, doch, funktioniert. Hat was. The Lot. Und nun der Reality Check. Heute keine Kurzmeldung des Grauens, sondern ein erster Artikel in Bezug auf das Abwickeln einer ganzen Zeitperiode. Berlins größtes Wandgemälde verschwindet. Eine Kulturtankstelle, ein politisches Gemälde, das größte der Stadt. Die eine ist schon weg, das andere verschwindet jetzt. Die Geschichte der Uhlandstraße 187. Strippenzieher und ihre Marionetten. Es ist so viel zu erzählen über das Wandgemälde in der Uhlandstraße. Der mittlere Teil stellt die Politik dar. Willy Brandt, Edmund Stoiber, Gerhard Schröder. Sie alle sitzen in einem Plenarsaal, sind gezeichnet wie Karikaturen, stellen Marionetten dar. Die Strippen führen aufs Dach. Wer da wohl die Fäden zieht? Die Wand links, die Wirtschaft. Kalte, gesichtslose Herren im Schatten der Berliner Bürotürme, die, man ahnt's, die Fäden in der Hand halten. Ein fies grinsender Krake hält einen Rüstungspanzer und einen Deutsche Bank Geldkoffer. Das Haus rechts, das Volk, sieht leicht leidend aus, kann sich offenbar den Zahnarztbesuch nicht leisten und schlägt sich mit Reformen und Gesetzen herum. Wer sich Zeit nimmt, entdeckt immer mehr Geschichten im Bild. Was machen eigentlich Marx und Engels da oben auf der Wolke? Dieses größte Wandgemälde Berlins verschwindet nun. Ach ja, was kommt dorthin? Na klar, ein 7-stöckiges Apartment-Hotel. Dazu passt nun irregut die Debüt-CD von Reed Graves aus England. Lovely as Suspicion. Irregut, warum? Weil Ron Graves seit über 30 Jahren im Sozialbereich Englands vorrangig mit Troubled Teenagers arbeitet. Und die Texte sind hier teilweise so hart, dass es, versteht man das Englische, wirklich schwer an die Nieren geht. Reed Graves. Against my iron chin. side. She watches the monitor and signals slowly flatlining. When the nurses come running, she steps out of the way and knows that if she is dying. Mary cooks noodles and Johnny grooms poodles, lies against by other the shops are all shut, but the dog's hair gets cut. It's about the buffet. wird inzwischen zwar schon wieder inflationär produziert, ist im Verhältnis zu Zillionen bedeutungsloser MP3s und endlosen Stunden des Streamens weiterhin das besondere Vinyl. Wir hatten gerade Proud Peasant, eine neue Single von Fruits de Mer Records. Die haben sich darauf spezialisiert, wunderbar einzigartige, bunte, limitierte, kleine Kunstwerke rauszubringen. Die Band Proud Peasant ist neu und aus den USA, das Label ist aber aus England. Und auf meiner Website lolita.de, da gibt's alle nötigen Links. Fruits de Mer Records, Great Britain. Völlig ohne draufzuhauen, ohne Augenwischerei, ohne Gimmick. Die neue White Wolf Sonic Princess aus den USA. The Shadow of the Marigold. Überzeugt mit fließenden, mitnehmenden Melodien, worauf man sich insgesamt aber heute erstmal wieder einlassen muss. Bei all dem Krach um uns herum. White Wolf Sonic Princess. Listen in the factory of dreams. T-J-A oder T-Y-A haben schon fast wieder eine ganze neue CD fertig, die aber als solche wahrscheinlich gar nicht mehr rauskommen wird. Aber erstmal, das war The Love We Share von der 2015 rausgekommenen CD Echoes. Da es sich inzwischen teilweise kaum noch lohnt, für Bands CDs rauszubringen, sondern nur noch Download anzubieten, streamen zu lassen und so weiter, wird die nächste TYA wahrscheinlich nur noch als Download erhältlich sein. Mein Rat: geht auf die Konzerte, kauft den Bands die CDs direkt aus der Hand ab. Da haben alle am meisten von. Nochmal eigenartig, einzigartig aus Bayern, El Sunrise, Vuida Gulasch. Guten Appetit. Sunrise von der CD Imimi. Na, so ein bisschen Reality-Check, PS habe ich dann doch noch. Passt zum Wandgemälde, was jetzt kommt. Deutsche Bank. Gier als Motivation zum Betrug. Sieben ehemalige Deutsche Bank-Mitarbeiter stehen wegen schweren bandenmäßigen Steuerbetrugs vor Gericht. Viele Prozessbeobachter kritzeln Notizen auf Blöcke mit Deutsche Bank-Logo. Die Verhandlung beginnt mit den üblichen Befangenheitsanträgen und Besetzungsrügen. Auch schön, vor einiger Zeit las man ja noch das mit dem FCKW und dem Ozonloch. Das ist alles wieder absolut cool und in Ordnung. Und jetzt Spätfolgen des FCKW. Über der Arktis wächst ein Ozonloch. Bereits ein Viertel des Ozons ist zerstört. Unter bestimmten Voraussetzungen könnte im Frühjahr die VV-Belastung in Europa deutlich steigen, wie im Hochsommer. So sieht's aus. Zum Schluss nochmal das ganz Besondere. Und das ganz Besondere im Jahr 2016 ist, sich morgens zum Frühstück eine James Last-Platte aus den 60ern aufzulegen. Ich wiederhole, Platte auflegen. Eine selbstbestimmte Handlung, die einen meilenweit wegbringt von den inzwischen paradox pervers klingenden sogenannten lächelnden Radiostimmen. Cheerio, bye-bye, yours Lolita, nächste Mal mehr. Und da ist er, James Last von Platte.